Ein altes lateinisches Sprichwort lautet Si vis pacem, para bellum. Ohne vorausschauende Sorge für den Krieg ist keine Friedenspolitik möglich. Kriege aber werden nun einmal mit Menschen, selbst in technisch hochstehenden Zeitaltern, geführt. Auch die raffiniertesten Vernichtungsmaschinen werden von Menschen bedient und scheitern in ihrer Auswirkung wiederum an Menschen. Wohl ist in der Hand des Feldherrn der Soldat ein Instrument, mit dem Berechnungen aller Art vorgenommen werden können und müssen, aber die Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit dieses Instruments wird eben bedingt durch den Wert des Soldaten, das heißt durch seine kriegerische Tüchtigkeit und den freudigen Willen, den er zur Pflichterfüllung aufzubringen hat. Der Soldat hat als selbstverständliche Voraussetzung das handwerkliche Können der Kriegsführung, also die vollkommene technische Beherrschung der Waffe, aufzuweisen. Darüber hinaus aber muss er durchdrungen sein von dem Wissen, dass in seine Hand die Ehre und der Bestand der Nation gegeben ist. In jedem gesunden jungen Mann ist eine drängende Unruhe nach Abenteuern lebendig. Diese Unruhe ist keineswegs etwas Minderwertiges, ganz im Gegenteil. Sie ist die Voraussetzung zur wirklichen Leistung, denn das Abenteuer, nach dem sich der junge Mann sehnt, ist ja letzten Endes nichts anderes als die ersehnte Möglichkeit der Bewährungsprobe des Herzens im Augenblick der Gefahr. Die bange Frage vor dem Schicksal wird immer heißen: Werde ich meine Probe bestehen? Hier hat die Erziehung auf den Krieg einzusetzen. Der Krieg ist die härteste Wirklichkeit. Ihm bewusst entgegenzutreten fordert eine sehr große Überwindung. Ihn als größte Möglichkeit, sich selbst erkennen, erproben und einsetzen zu können, zu lieben, ist das Vorrecht einer tapferen, vorwärtsdrängenden und unbestechlichen Jugend. Das Alter lebt von der Erinnerung an die Jugendzeit der Selbstverständlichkeiten. Darum wird der Veteran immer der geeignetste Erzieher zur freudigen Bejahung des Krieges sein. Denn er selbst ist durch Schlachten gegangen, die er nun aus der Entfernung des Alters als große Stunden erhabenen Glücksgefühls und der Gelöstheit von der Furcht empfindet. Die Freude am Kriege wird niemals in den unbeirrbaren Herzen sehnsüchtiger junger Männer durch Schilderung des Grauens kriegerischer Zustände unterdrückt werden. Der junge Mann verwirft alle Einwände der Vorsicht und besteht darauf, der Gefahr ganz persönlich entgegentreten zu dürfen. Die Freude am Kriege wird also immer der Ausdruck der seelischen Bereitschaft, die große Probe abzulegen sein. Ich habe Lust, im weiten Feld zu streiten mit dem Feind, war und ist eine Hymne kriegsfreudiger Jugend, die sich gerade nicht in eine Romantik hineinleben, sondern in die letzte Wirklichkeit begeben will. Diese Mobilmachung der gesunden Instinkte eines Volkes wird nur von Toren und wirklichkeitsfremden Narren als Barbarentum angesehen und abgetan. Müde und dem Selbstmord nahe Völker können sich den verweichlichenden und auflösenden Luxus einer Humanität leisten und den Krieg feierlich ächten. Die als Barbaren abgestempelten jungen Nationen werden umso schneller ihr Erbe antreten und den Vorwurf des Barbarentums mit lächelnder Gleichgültigkeit hinnehmen. Das bedingungslose Freiheitsgefühl der jungen Völker verachtet den Luxus und die Zivilisation der Müden und Satten und möchte nicht einen einzigen Tag der Freiheit für ein Leben jener verächtlichen Geruhsamkeit eintauschen. Es ist ein altes Sprichwort, das da sagt, dass es schöner ist, einen Tag als Löwe, denn ein ganzes Leben als Hund zu leben. Die an der Üppigkeit krankenden Völker sind in ihrem Denken so träge geworden, dass sie in ihrem hündischen Dasein nicht mehr erkennen wollen, dass sie ja letztlich nur von der Gnade des Löwen leben. Denn erhebt sich der Löwe, um das ihm lästig werdende Hundepack zu vertreiben, so bleibt den Hunden nichts weiter übrig, als unter Zurücklassung der ihnen lieb gewordenen Knochen das Weite zu suchen oder in Verteidigung dieser aus Hundeperspektive als heiligste Güter erkannten Dinge unter dem Prankenhieb des Löwen zu verenden. Eine gesunde Jugend wird sich immer begeistert zu der Haltung, die die Ehre, die Selbstachtung und das Bewusstsein des eigenen Wertes in das Herz legen, bekennen. Sie wird auch erkennen, dass es edler ist, in Opfer und Härte ein Leben der Ehre zu führen, als ein noch so sattes Sklavendasein zu leben. Eine überzüchtete und dekadente Intelligenz wird sich bemühen, Auswege aus dieser Entscheidung zu finden. Der Charakter verlangt Freiheit oder zieht den Absturz in den Untergang vor. Die Freude auf den Krieg ist verwandt mit der gelassenen Heiterkeit, die die Selbstsicherheit allen Gefahren gegenüber verleiht. Das Bewusstsein der Kraft, die durch Anspannung des Willens immer wieder gestärkt wird, lässt vor keinem Gegner zurückschrecken. Je größer der Feind, desto größer die Anspannung des Willens, desto größer auch die Tapferkeit und der leidenschaftliche Wille. Viel Feind, viel Ehr, sagt ein altes deutsches Sprichwort. Viele Feinde erwecken viele Kräfte zur Abwehr und zur Überwindung, zum Gegenangriff und zum Siege. Der Bürger kann in dem ihm gemäßen Sprichwort nur feststellen, dass viele Hunde des Hasen tot seien. Dass der Bürger sich in diesem Sprichwort mit dem zwar klugen, aber nicht gerade tapferen Hasen gleichstellt, ist eine weitere Selbstironie, über die sich der Bürger bei seiner Denkfaulheit nicht mehr klar sein wird. Der Wille des Menschen schien mir immer das Mächtigste auf Erden. Clausewitz. Der beste und nicht zu widerlegende Gegenbeweis gegen die so oft gehörten Behauptungen der endgültig Schiffbrüchigen des Lebens, dass nur ein Kompromiss mit dem Schicksal, dem angeblich allmächtigen und unentrinnbaren Zustand des Daseins, dem Menschen Frieden, Sicherheit und Erfolg zu bescheren vermöge, ist die Tatsache, dass die Größten unter den Menschen, die Stärksten unter den Völkern, zur vollen Entfaltung ihres Wesens und damit zu einer ihre Umwelt gestaltenden Auswirkung der in ihnen ruhenden Anlagen nur dadurch gekommen sind, dass sie in unbeirrbarer Folgerichtigkeit ihren Weg bis zum Ende gingen und so zur Einheit von Willen und Idee gelangten. Es gibt keine Großen unter den Menschen. Es gibt kein wirklich starkes Volk. Es gibt nun einmal überhaupt keine geschichtsbildende Tat, die nicht total wäre. Schwache Menschen wissen nichts von der treibenden Kraft der Sehnsucht. Schwache Hirne verspüren nichts von der drängenden Schöpferkraft kühner Gedanken. Schwächliche und verweichliche Völker haben kein Verständnis für die kriegerischen Notwendigkeiten. Das Leben und die Taten bedeutender Menschen wirken nicht durch die Einmaligkeit irgendwelcher Begebnisse. Erschütternd und überzeugend ist allein die innere Folgerichtigkeit jeder einzelnen Handlung, die keine Zufälligkeiten, sondern nur eine gesetzmäßig notwendige Bedingtheit kennt. Voraussetzung zur Größe eines Menschen ist jener aufragende Mut, der dazu gehört, dass ein Mensch sich auch in kältester Einsamkeit, bei verächtlichster Ablehnung durch die Umwelt, bei bitterster Verhöhnung durch die Normalen einer Zeit, sich selber treu zu bleiben und den Glauben an die Berechtigung und die Wirklichkeit des Zieles zu behalten. Diese Treue zum eigenen Selbst und der freiwillig übernommenen Pflicht kann wohl, hauptsächlich in den Augen des bürgerlich geruhsamen Beschauers, zur Tragik führen. Der bedingungslos handelnde, überlegene Mensch ist sich der Tragik seiner Situation gar nicht bewusst. Er ist vielleicht verwundert und erstaunt über die Verständnislosigkeit, auf die sein Tun und sein Denken stoßen. Sein schöpferisches Selbstbewusstsein leidet unter solcher Verständnislosigkeit keineswegs. Ja, es wird sogar noch dadurch erhöht, dass durch die Ablehnung seitens der Umwelt eine wesentliche Konzentrierung des Willens zur Überwindung jener Mauer der Verständnislosigkeit hervorgerufen wird. Die Einsamkeit des Genies ist eine zwangsläufige und sogar notwendige Erscheinung, also keine tragische. Tragisch würde eine solche Vereinsamung sich erst dann auswirken, wenn die Umwelt, wie sie es in der Geschichte oft genug getan hat, sich auf das Genie als Ruhestörer stürzte und es austilgte.